Frühling im Niemandsland. Niemandsland ist ein Programm in Alemany de Contrabanda FM 91.4. Des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Niemandsland 91.4 FM. Contrabanda. Ja, wieder ein Krieg. Haben wir ja lange nicht gehabt. Bomben auf Städte, ermordete Zivilisten, flüchtende Menschen. Die NATO droht. Dritter Weltkrieg. Alles schon mal da gewesen. Libyen, Irak, Afghanistan, Jugoslawien. Jetzt kommt die Ukraine dran. Diesmal von der anderen Seite. Scheiß Welt, scheiß Politik. Niemandsland. No a la guerra. Nieder mit dem Krieg. Manchmal ist man ganz erschrocken, dass alte Lieder leider, wirklich leider, immer noch aktuell sind. Das geht mir bei manchen meiner Lieder so. Und dies ist ein Lied, ein Text von Kurt Tucholsky, Rosen auf den Weg gestreut. Ihr müsst sie lieb und nett behandeln, erschreckt sie nicht, sie sind so zart. Ihr müsst mit Palmen sie umwandeln, getreulich ihr Eigenart. Pfeift eurem Hunde, wenn er kläfft, küsst die Faschisten, küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft. Wenn sie in ihren Sälen hetzen, sagt ja und Amen, aber gern. Ihr habt ihr mich, schlagt mich in Fetzen und prügeln sie, so lobt den Herrn. Denn prügeln ist doch ihr Geschäft. Küsst die Faschisten, küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft. Und schießen sie, du lieber Himmel, schätzt ihr das Leben so hoch ein, das ist ein Pazifistenfimmel, der möchte nicht gern Opfer sein. Und spürt ihr auch in eurem Bauch den Nazi-Dolch tief bis zum Heft, küsst die Faschisten, küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft. Der 8. de marzo, der 8. März, es ist ein Martes, por la tarde, es ist Dienstagnachmittag. Wir befinden uns hier auf der Plaza Universidad, im Zentrum von Barcelona. Viele junge Leute, sehr viele junge Mädchen, junge Frauen. Und wir werden versuchen, ein paar Eindrücke einzufangen, ein Stimmungsbild von diesem 8. März 2022. Plakate, a la mierda que violen al patriarcat. Oye, ¿te puedo preguntar un par de cosas? ¿Pero por qué? Es para una radio. Ah, vale. ¿Vale? Y lo voy a traducir. Es para una... A la mierda, que violin el patriarcat. Vale, yo lo traduzco, ¿vale? Y aquí está, aquí está. Vale, léelo tú. ¿En català, pot ser? Clar, sisplau. Vale. Avorrida, calenta, contenta, suada, empanada, fumada, enamorada, trista, divertida, borratxa, eufòrica, com sigui, vull arribar a casa. Vale, que visca el 8 de març, eh? Man soll das Patriarchat vergewaltigen, hat diese junge Frau hier gesagt. Muchas gracias, eh? Gracias, Gabriel. Hasta luego, adeu. ¿Qué se ve aquí, Marisa? Describe. Creo que es una performance, un grupo de mujeres con vistosos chalecos de primavera encima de ropaje blanco. Cada una sostiene un tiesto y en el centro una gran garrafa con ramas en agua, con una camilla, dijéramos. Es muy probable que estén llamando la atención para, por el cuidado de la tierra, por la destrucción de la tierra, por el cuidado de nuestro medio de vida, que es nuestra casa. Man sieht hier eine Performance von einer Gruppe junger Frauen, Die sind alle weiß gekleidet, haben eine bunt betupfte, sagen wir mal, Bluse an und halten ein Blumengefäß in die Höhe über ihre Köpfe. In der Mitte sieht man auch einen Baum, den haben sie auf die Straße gestellt. Und das sieht sehr, ja, sehr ergreifend aus. Es ist offensichtlich natürlich ein Protest gegen die Zerstörung des Planeten. Und die junge Frau liest ein Manifest. Sie nennt die Namen der großen Energiekonzerne. Die haben Schuld an der Zerstörung der Natur und der Umwelt. Und währenddessen sieht man die jungen Frauen, die hier die Erde symbolisch reinigen von dem Dreck, den die Planetenverschmutzer hinterlassen. Das sieht alles sehr malerisch und wirklich sehr ästhetisch aus. Es ist eine verrückte Choreografie, die hier veranstaltet wird. Und sie rufen dabei und ja, 8. März 2022. Niemandsland. Contrabanda 91.4 FM. Die jungen Mädels rufen hier sehr lautstark Feminismus gegen den Faschismus, Feminismus gegen den neokolonialen Kapitalismus, Feminismus gegen das Kapital und so weiter. Sehr kämpferisch eingestellt, die jungen Frauen, und das Ganze sieht auch sehr, ja, sehr ästhetisch aus, wie gesagt. In den weißen Klamotten, mit den bunten Westen und den Blumenkübeln, auf die sie jetzt trommeln. An der Plaza Universidad am 8. März. Jetzt wird noch grüner Rauch, grün-gelber Rauch hier abgeschossen. Wahrscheinlich ist das eine Hommage an die Ukraine, an die Frauen in der Ukraine, die jetzt einen Krieg erleben müssen. Grün-gelbe Rauchbomben gehen hier in die Luft, in den Abendhimmel. März 2022. Es ist der frühe Abend. 6:30. Das Zentrum von Barcelona. Ein gigantischer Protestzug, bestehend zu 90% oder 95% aus Frauen und jungen Mädchen. Wälzt sich, könnte man sagen, von der Plaza Universidad in Richtung Arco de Triunfo. Und es ist wirklich schwer was los hier, könnte man sagen, oder Marissa? Richtig schwer was los. Ja, zum Glück ist wieder eine von diesen massiven, vollen Leuten, jungen, alten Demo, wie ich seit 2 Jahren nicht gesehen habe. Genau, nachdem die Pandemie ja die letzten 2 Jahre eine Demo verhindert hat und die davor war ja sehr polemisch, weil es schon Pandemie war, aber die wären trotzdem noch ausgegangen. Ist das diesmal wirklich eine Freude, ne? Und eine Befreiung wahrscheinlich für viele? Ja, es ist ein Moment, uns alle zu sehen auf die Straße und zeigen, dass wir da sind und machen. Paula, ¿qué es distinto este año en La Maní? ¿Ves algo que es diferente en comparación con los otros años? Hay mucha gente, ¿no? Hay mucha gente. No me grabes. Si hubieras preguntado hace 4 años, te hubiéramos dicho que sí, que hay mucha gente. Pero eso ya pasó, eso ya fue hace unos años. No, te voy a decir la verdad. Yo lo que he notado, pero no me estás grabando, es que hace 4 años fue súper espontáneo y mucha autenticidad. Hoy he visto mucha cosa institucional, no en La Mani, pero sí en las redes y eso, ¿no? Yeah. Mucho más institucionalizado. Bueno, tenemos una ministra de Igualdad, sí, que también cuida mucho de institucionalizar, sí, el movimiento feminista y la, sí, lucha, ¿no? Y la consellera de feminismos de aquí está también, sí, claro. Entonces en el trabajo, el presidente de la Generalitat nos ha mandado una carta a todas las mujeres que trabajamos, ¿no? Estas cosas. Mis hijos hace 4 años me hicieron un día maravilloso. Hoy se quejaban. Se quejaban. ¿Se quejaban de qué? De que no, bueno, que no hay cena, que no hay esto, que no hay esto. Sí. Bueno, pues hay que pensar a largo plazo, ¿no? Sí, claro. Y educar a largo plazo. Exacto. Vale. Sí. Su edad es muy voluble todavía. Un año puede ser así, la siguiente otra. Pero algo quedará de todo esto en ellos algo también. Algo quedará. Frau meinte, Paula, was anders wäre, ist, dass sich vieles an der feministischen Bewegung und auch am 8. März, was hier so stattfindet, institutionalisiert hat. Und wir haben beide natürlich festgestellt, was bekannt ist. Wir haben ein Integrationsministerium, wir haben eine sehr kämpferische Feministin als Ministerin für Gleichberechtigung und Gleichheit. Und das macht sie natürlich auch in den Institutionen bemerkbar. Und darüber haben wir gerade gesprochen. Und sie meinte natürlich auch, dass ihre Söhne, die sie erzieht, dieses Jahr ein bisschen nachgelassen hätten. Letztes Jahr hätten sie ihr noch einen schönen Tag bereitet. Okay. Es ist der 8. März 2022, ein Dienstagabend. Ich befinde mich in der großen Demo zum 8. März unter dem Motto Frauen haben es satt. Wie jedes Jahr die üblichen Parolen, aber dieses Jahr gibt es sehr viele junge Leute, unglaublich viele junge Leute, von 12, 13, 14, 15 an aufwärts, und das ist eine sehr schöne Entwicklung. Wir sind ja von Niemandsland Contrabanda seit vielen Jahren immer dabei, berichten und zeigen uns solidarisch und protestieren mit gegen die Ungleichheit bei den Löhnen, gegen all die Ungerechtigkeiten, die Frauen erleiden in diesem Patriarchat oder wie sie selber sagen, im Heteropatriarchat. Gut, das sind alles natürlich Formen und Schablonenwörter, aber irgendwie muss man das Ganze ja versuchen zu erfassen und zu beschreiben. Und das passiert hier. Gegen den Krieg gibt es auch ganz wenige einzelne Plakate, Transparente, sehr wenige. Ich sehe hier gerade die ukrainischen Fahnen, aber da steht dann auch gleich, wir sind bei euch, ukrainische Frauen. Und hier kommen Leute von Contrabanda FM. Contrabanda FM, aquí. Hola, ¿qué tal? Bueno, de UGT. Bueno, estoy grabando un pequeño mini reportaje. Vale. He hecho entrevistas y todo lo de siempre. Bien. Tú como hombre, ¿qué dirías? ¿Qué hay que hacer en este 8 de marzo? Bueno, como persona. Sí. Sí. Bueno, sobre todo apoyar, cuidar y darle salida a todas las reivindicaciones que tienen las mujeres. Por ejemplo, ¿no? Es decir, sí. Creo que es un día para estar en segundo plano y dejar que ellas sean las protagonistas. Como bien dicen, la próxima revolución será una revolución feminista. Y yo acabo de enviar un WhatsApp a los grupos de la CGT de autobuses diciendo que si no se baila, esta no es mi revolución. Pues gracias. De nada. Bueno, Contrabanda FM. Contrabanda FM. Tus compis ya se han largado. No, están ahí haciendo, poniendo pegatinas sobre el 8 de marzo. Vale, vale. En contra del inicio de las obras del tranvía privado por la Diagonal. Sí. Y todo eso, ahí estamos. Siempre hay temas y cañas y claro, no es interminable. No, pero bueno, por eso hay que saber también el ver que esto no es una carrera de velocidad, como siempre, esto es una carrera de fondo. El enemigo tiene muchos medios porque es el enemigo de la clase trabajadora, y nosotras nos tenemos que dosificar. Palabras claras de un compañero de Contrabanda FM, la Radio Libre aquí en Barcelona. Ahí estamos. Bueno, gracias, Eli. Muchas gracias y salud. Ya nos vemos. Salud en la asamblea. Contrabanda. Salud, salud. Salud, que viva Contrabanda. Que viva. Nos vemos. Adiós. Salud. Das war ein Radiofreund, Ramiro, von den Busfahrern, ein Busfahrerkollektiv, das bei Contrabanda FM eine Sendung hat. Die heißen Radio Rosco und die kleben hier kleine Plakate an die Bäume und an die Laternenpfähle. Denn es geht darum, am 11. März gibt es eine Demo gegen die Privatisierung des Straßenbahnnetzes. Und da ist Ramiro natürlich voll dabei. Und wir werden sehen. Gut. Und hier am Kopf der Demo wird ordentlich gesungen. Hier ist auch der Lautsprecherwagen. Und ja, Tausende tanzen hier durch die Straßen von Barcelona, den Paseo San Juan hinunter in Richtung Arco de Triunfo, Arco de Triunfo. Ganz freien Willens gebe ich alle Kälte auf. Ich will nicht mehr Kampf und nicht Sieger sein. Ich richte auf niemanden mehr den Lauf meiner Waffe und lass mich auf alles ein. Auf dem Handteller blüht mir ein Rosenstock und die Füße sind veilchen und herbstzeitlos. Aus blauem Flieder gewebt ist mein Rock und die Haare sind weich und aus feinem Moos. Kennt keine Grenzen aus Stein. Sie steigt in den Himmel durch Regen und Schnee. Sie stürzt sich ins tiefste Wasser hinein und taucht wieder auf in blühendem Klee. Mein Herz liegt ganz offen in deiner Hand. Endlos vertrauen will ich dir wie ein Kind. Ich folge dir glaubend bis an den Rand. Doch ich weiß noch, wo all meine Waffen sind. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 229. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de junio de 1943. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios. ¡Es por la España! Feministinnen in der Revolution. Frauen im Spanischen Bürgerkrieg. Erster Teil. Frauen im Spanischen Bürgerkrieg. Damit werden üblicherweise Dolores Ibárruri, genannt La Pasionaria, und Federica Montsen assoziiert, die als weibliche Aushängeschilder der Kommunisten bzw. der Anarchisten dienten. Kaum bekannt ist jedoch das Heer der namenlosen Frauen, die sich in der Gruppe Mujeres Libres, Freie Frauen, engagierten. Diese Gruppe gründete sich kurz vor Ausbruch des Bürgerkriegs, um einerseits für die soziale Revolution und andererseits für die Verbesserung der Situation der Frauen zu kämpfen. Obwohl sie sich eher als Anarchistinnen denn als Feministinnen fühlten, Feminismus wurde von vielen mit dem bürgerlichen Kampf für das Frauenwahlrecht gleichgesetzt, hielten sie eine eigenständige Frauenorganisation für temporär notwendig, um sich dem doppelten Kampfe zu widmen, dem Kampf für eine gesellschaftliche Revolution und gleichzeitig gegen die frauenfeindlichen Haltungen innerhalb der anarchistischen Bewegung. Obwohl der Spanische Bürgerkrieg in den letzten Jahrzehnten viele Historiker und Historikerinnen in Europa und den USA beschäftigte, taucht die Rolle der Frauen dabei allenfalls am Rande auf. Sehr breit untersucht wurde die Makroebene des Konflikts, nämlich die Entscheidungen der spanischen Politiker, die militärischen Einzelheiten, die Rolle der faschistischen Länder, Deutschland und Italien, und die der demokratischen, Großbritannien und Frankreich. Der Klassiker »Revolution und Krieg in Spanien« der Franzosen Pierre Brouet und Émile Temim erwähnt zwar an einigen Stellen das veränderte Leben der spanischen Frauen und ihre Teilnahme an revolutionären und kriegerischen Aktivitäten, widmet ihnen jedoch kein eigenes Kapitel. In den renommierten englischsprachigen Darstellungen des Spanischen Bürgerkrieges, etwa denen von Bernard Belloten, Hugh Thomas, Stanley G. Payne und Paul Preston, tauchen Frauen oder Frauenthemen nicht in den Kapitelüberschriften auf, und im Text erschöpft sich ihre Beschäftigung mit Frauen meistens in der Erwähnung der La Pasionaria, der Kommunistin Dolores Ibárruri, die sich zwar durch ihre flammenden Reden einen Namen machte, meistens jedoch weniger als Frau, denn als Symbol für den antifaschistischen Kampf wahrgenommen wird. Sie ist auch die einzige Frau, die in dem Buch des Stalinisten Luigi Longo genannt wird, sonst dienen bei ihm Frauen nur dazu, die anonymen Massen darzustellen. Auch in den Untersuchungen von Andreu Castells und Vicent Brom zu den internationalen Brigaden wird dem Engagement von Frauen keine Rechnung getragen, obwohl dort berühmte Frauen aus aller Welt mitkämpften. Den revolutionären Veränderungen im republikanischen Spanien, vor allem den Kollektivierungen in den Städten und auf dem Land, wird seit den 1970er Jahren Aufmerksamkeit gewidmet, doch auch hier tauchen Frauen recht selten auf. Im traditionellen und katholischen Spanien war ihr Platz vor allem in der Familie und im Haus und nur in Ausnahmen in der Politik, sodass militärische und politische Studien wenig zur Untersuchung ihrer Situation und Aktivitäten im Spanischen Bürgerkrieg beitragen. Dazu geeignet wären Untersuchungen zum Alltag im Spanischen Bürgerkrieg, die aber kaum existieren. Seit Francos Tod im November 1975 gibt es in den spanischen, aber auch in der englischsprachigen Geschichtswissenschaft Untersuchungen zu den Frauen im spanischen Bürgerkrieg mit dem Schwerpunkt auf der republikanischen Zone und den Veränderungen, die die Frauen dort erfuhren bzw. selbst durchführten. Vor allem Mary Nash hat sich in vielen Studien mit dem Wandel im Leben der spanischen Republikanerinnen beschäftigt. 1979 übersetzte Thomas Kleinspehn Teile einer Artikelsammlung von ihr, Mujeres Libres, und veröffentlichte sie unter dem gleichen Titel Mujeres Libres. Die freien Frauen in Spanien 1936 bis 1978. Dies ist leider die einzige deutschsprachige Übersetzung von Originaltexten der Mujeres Libres und schwer erhältlich. Ein weiteres deutschsprachiges Buch zu den Mujeres Libres, eine Aufsatzsammlung über die Mujeres Libres, in dem auch ein paar Originaltexte enthalten sind, heißt Frauen in der Spanischen Revolution 1936 bis 1939 und wurde 1984 von Cornelia Krasser und Jochen Schmück herausgegeben. Darin enthalten ist auch ein Interview von Karin Buselmeier mit der ehemaligen Spanienkämpferin Clara Thalmann aus dem Jahr 1976. Ein Jahr später führte sie Interviews mit zwei weiteren ehemaligen Aktivistinnen, Emilien Morin und Lola Iturbe. Alle drei erschienen erstmals in der Ausgabe Nummer 19 der Reihe Mamas Pfirsiche, Frauen und Literatur. Dass es auch noch heute Autorinnen gibt, die sich mit den Mujeres Libres beschäftigen, zeigt das Buch Anarchofeminismus von Silke Lohschelder, das 2000 erschien. Die Mujeres Libres werden zwar nur in einem Kapitel behandelt, dafür aber in einen größeren Rahmen gestellt, in dem die Autorin Gemeinsamkeiten mit Frauengruppen in anderen Ländern und zu anderen Zeiten aufzeigt. Sprechen wir jetzt über die Hintergründe und die Wurzeln des Spanischen Bürgerkrieges, Spanien im 19. und zu Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Wurzeln des Bürgerkriegs. Im Spanischen Bürgerkrieg kulminieren die schon lange bestehenden Konflikte des spanischen Nationalstaates. Mitten durch die spanische Gesellschaft verlief eine tiefe Trennung, sodass von den zwei Spanien gesprochen wird. Die vier fundamentalen Konflikte in der spanischen Gesellschaft, die die Politik bis ins 20. Jahrhundert hinein maßgeblich prägen und als langfristige Auslöser des spanischen Bürgerkrieges gesehen werden können, entstanden im 19. Jahrhundert. Die Agrarfrage, der Konflikt zwischen dem Zentrum und der Peripherie, der Einfluss des Militärs und schließlich das enge Verhältnis zwischen Kirche und Staat, das zu antikirchlichen Ausbrüchen des Proletariats führte. Das Agrarproblem bestand vor allem im Fehlen einer Mittelschicht. Im Süden Spaniens lebt eine große Anzahl landloser Tagelöhnerinnen und Tagelöhner, die auf den großen Ländereien, den Latifundien, für Hungerlöhne bei den Großgrundbesitzern arbeiteten. Im Norden gab es viele Kleinstfarmen, auf denen die Besitzer selbst arbeiteten, ohne großen Gewinn zu erwirtschaften. Nur in Katalonien, im Baskenland und in der Levante gab es überhaupt eine ländliche Mittelschicht. Landbesitz hat in Spanien eine hohe Bedeutung, nicht nur soziales Ansehen und ein arbeitsfreies Leben aus Renteneinkommen, sondern die Kontrolle über den Boden implizierte gleichzeitig die Verfügungsgewalt über die wichtigste Quelle des nationalen Reichtums. Land und Freiheit war immer der wichtigste Slogan der revolutionären Bewegungen Spaniens. Ende der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts entstand unter den Landlosen eine anarchistische Bewegung. Auch durch den Konflikt zwischen Zentralspanien und der Peripherie, Baskenland und Katalonien, entstanden im 19. Jahrhundert Massenbewegungen, jedoch mehr politischer als sozialer Natur. Katalonien und das Baskenland waren die am meisten entwickelten und reichsten Regionen Spaniens, die jedoch ihre politischen Sonderrechte, Fueros, im 18. Jahrhundert Katalonien bzw. im 19. Jahrhundert Baskenland verloren, während das agrardominierte Zentrum, in dem es kaum Industrie gab, die politische Macht besaß. Trotz dieser ähnlichen Ausgangsbedingungen sind die Autonomiebewegungen in beiden Regionen sehr unterschiedlich. Der katalanische Regionalismus entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts und besitzt einen starken linken Flügel, während der baskische Regionalismus erst mit der Zweiten Republik 1931 entstand und konservativ und religiös geprägt ist. Das spanische Militär hat im 19. Jahrhundert eine herausragende Bedeutung. Bei nahezu jedem politischen Wechsel wirkte das Militär entweder an vorderster Stelle oder zumindest im Hintergrund mit. Sein Einfluss auf die Politik blieb ein wesentlicher Faktor der Instabilität. Seit dem Unabhängigkeitskrieg gegen Napoleon, der dauerte von 1808 bis 1814, war das Militär politisiert. Im 19. Jahrhundert war seine Einstellung reformistisch und liberal, für die Zentralisierung und Modernisierung. Während der gesellschaftlichen Veränderungen des 19. Jahrhunderts behielt das Heer jedoch seine Einstellungen bei, indem es weiterhin für eine konstitutionelle Monarchie, die nationale Ordnung und traditionelle Werte eintrat. Das vierte Konfliktpotenzial in Spanien lag in dem engen Verhältnis von Kirche und Staat. Seit der staatlichen Einigung unter den katholischen Königen 1492 gehörten politische und religiöse Einheit zusammen. Sowohl 1812 als auch 1876 wurde der Katholizismus zur Staatsreligion erklärt. Durch die einflussreiche Stellung der katholischen Kirche wurde diese von der Arbeiterklasse mit den Herrschenden identifiziert, sodass sich die Wut des Proletariats in zunehmendem Maße gegen die Kirche und deren Vertreter in den Klöstern richtete. Das enge Verhältnis zwischen Kirche und Staat bestand durch die Restaurationsära von 1875 bis 1923 hindurch bis zum Ende der Diktatur Miguel Primo de Riveras von 1923 bis 1930. Agrarproblem, Konflikt Zentrum und Peripherie, Militär sowie Kirche und Staat. Diese vier Konfliktfelder und nicht kurzfristige Entscheidungen einzelner Personen sieht Walter L. Bernecker als Gründe für den Bürgerkrieg. Der Bürgerkrieg war das Ergebnis dieser unüberbrückbaren Gegensätze und der verzweifelte Versuch, zuerst der Rechten, in Reaktion darauf dann auch der Linken, ihr Gesellschafts-, Wirtschafts- und Staatsmodell, das mit reformistisch-friedlichen Mitteln nicht zu erreichen war, gewaltsam durchzusetzen. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 229. Literaturhinweis. Ich verlas Auszüge aus dem Buch »Feministinnen in der Revolution«, die Gruppe »Mujeres Libres im Spanischen Bürgerkrieg« von Vera Bianchi. Vera Bianchi, Jahrgang 1974, studierte neuere und neueste Geschichte, Germanistik und Soziologie in Freiburg im Breisgau und Dresden. Ihre Schwerpunkte sind soziale Bewegungen und feministische Wissenschaft. Heute lebt sie in Hamburg. Das Buch »Feministinnen in der Revolution« ist 2003 im Unrast Verlag Münster erschienen. No pasarán. Pasaremos. We'll be right back. Привет всем из Киева, слушателям программы «Немсленд». Контрабанда на волнах 91,4 Барселона. Und jetzt aus unserer Sendereihe Fremde Podcasts. Ein sehr wichtiger Podcast, meiner Meinung nach. Vielleicht einer der wichtigsten die letzten 2-3 Jahre. Es geht um die Ukraine und die Politik des Westens. Es geht um die Eskalation mit Ansage. Dieser Artikel wurde geschrieben, bevor der Krieg begann, aber er zeigt den Weg, glasklar, der hinein in diesen Krieg geführt hat. Hören wir uns das einmal an. Le Monde Diplomatique. Ukraine-Krise. Eskalation mit Ansage. Die aktuellen Spannungen haben eine lange Vorgeschichte, die mit dem Ende des Kalten Kriegs begann und sich mit der Osterweiterung der NATO fortsetzte. Die EU hat bei dieser Entwicklung zu keinem eigenen gemeinsamen Standpunkt gefunden, sondern sich für die US-amerikanischen Interessen einspannen lassen. Von David Tötri. Das Säbelrasseln im Osten Europas hat die Regierungen des Westens aufgeschreckt. Russland zieht starke Truppen an der ukrainischen Grenze zusammen und hat den USA 2 Vertragsentwürfe zur Reform der Sicherheitsarchitektur in Europa vorgelegt, die den Schutz seiner territorialen Integrität garantieren sollen. Darin wird verlangt, dass die NATO sich nicht weiter nach Osten ausdehnt, dass die westlichen Truppen Osteuropa verlassen und dass die USA ihre Atomwaffen aus Europa abziehen. Die Forderungen können in dieser Form nicht erfüllt werden, entsprechend ablehnend fiel die Antwort Washingtons aus. Dadurch wächst die Gefahr einer russischen Militärinvasion in der Ukraine. Die aktuelle Situation wird nun auf 2 sehr unterschiedliche Weisen interpretiert. Die einen glauben, Moskau erhöhe den Druck, um Zugeständnisse von Washington und den Europäern zu erzwingen. Die anderen unterstellen, Moskau suche einen Vorwand, um in der Ukraine zur Tat zu schreiten. Bei beiden Szenarien stellt sich die Frage, warum Putin gerade diesen Moment für ein Kräftemessen gewählt hat. Warum spielt er dieses riskante Spiel und warum jetzt? Seit 2014 hat Russland mehrere Maßnahmen ergriffen, um seine Wirtschaft gegen Schocks zu wappnen, insbesondere den Banken- und Finanzsektor. Der Dollaranteil an den Reserven der Zentralbank wurde reduziert. Die nationale Geldkarte, MIR, steckt heute im Portemonnaie von 87% der Russinnen und Russen. Sollten die USA ihre Drohung wahrmachen, Russland vom westlichen SWIFT-System abzukoppeln, wie sie es 2012 und 2018 mit dem Iran getan haben, könnten die Geldströme zwischen russischen Banken und Unternehmen über eine lokale Zahlungsinfrastruktur abgewickelt werden. Russland fühlt sich also besser gerüstet, um im Fall eines Konflikts harte Sanktionen auszuhalten. Zudem hat die letzte Mobilisierung der russischen Armee an der ukrainischen Grenze im Frühjahr 2021 zur Neuauflage des russisch-amerikanischen Dialogs über strategische Fragen und Cybersicherheit geführt. Auch diesmal meint der Kreml offenbar, der Aufbau von Spannungen sei das einzige Mittel, um im Westen gehört zu werden. Und die neue US-Regierung sei bereit, noch mehr Zugeständnisse zu machen, um sich auf die wachsende Konfrontation mit China zu konzentrieren. Putin will offenbar vor allem den westlichen Plan durchkreuzen, die Ukraine zu einem, wie er es nennt, nationalistischen Anti-Russland zu machen. Eigentlich hatte der russische Präsident auf das Minsker Protokoll von 2014 und das Umsetzungsabkommen von Februar 2015 gehofft, um sich über den Umweg der Donbass-Republiken ein Mitspracherecht in der ukrainischen Politik zu sichern. Das Gegenteil ist geschehen. Die Umsetzung der Minsker Vereinbarung ist an einem toten Punkt angelangt. Die Wahl von Präsident Wladimir Selenskyj im April 2019 hatte in Moskau die Hoffnung auf bessere Beziehungen zu Kiew geweckt, aber er hat die von seinem Vorgänger eingeleitete Politik des Bruchs mit der russischen Welt noch verstärkt. Außerdem wird die militärisch-technische Kooperation zwischen Ukraine und NATO immer enger. Die Türkei, selbst NATO-Mitglied, hat Kiew sogar Kampfdrohnen geliefert, weshalb Moskau befürchtet, die Ukraine könnte eine militärische Rückeroberung des Donbass versuchen. Putin will also die Initiative ergreifen, solange noch Zeit ist. Doch unabhängig von den kurzfristigen Faktoren, wie dem russischen Truppenaufmarsch, die zu den gegenwärtigen Spannungen geführt haben, es bleibt festzustellen, dass Russland lediglich Forderungen aktualisiert hat, die es seit dem Ende des Kalten Krieges immer wieder vorgebracht hat. ohne dass der Westen sie für akzeptabel oder zumindest legitim angesehen hätte. Das Missverständnis reicht zurück bis zum Zusammenbruch des Ostblocks 1991. Es wäre nur logisch gewesen, wenn das Verschwinden des Warschauer Paktes zur Auflösung der NATO geführt hätte, die ja in Reaktion auf die sowjetische Bedrohung gegründet worden war. Den ehemaligen Ostblockstaaten, die sich dem Westen annähern wollten, hätte man auch alternative Formate zur Integration anbieten können. Der Moment war günstig, weil die russische Elite die Liquidierung ihres Reichs ohne jede Gegenwehr hingenommen hatte und so pro-westlich eingestellt war wie noch nie. Es fehlte auch nicht an anderen Vorschlägen, etwa von Seiten Frankreichs, die aber unter dem Druck aus Washington aufgegeben wurden. Die USA wollten sich ihren Sieg nicht nehmen lassen und forcierten die Osterweiterung der euroatlantischen Strukturen, um ihre Dominanz in Europa zu festigen. Dabei hatten sie einen gewichtigen Verbündeten in Deutschland, das auf seinen Einfluss in Mitteleuropa aus war. Ab 1997 wurde die NATO-Osterweiterung umgesetzt, obwohl der Westen Gorbatschow 1990 versprochen hatte, dazu werde es nicht kommen. In den USA gab es kritische Stimmen von prominenter Seite. Der Historiker George Kennan, der als Architekt der Eindämmungspolitik gegenüber der UdSSR galt, sagte die ebenso logischen wie schädlichen Konsequenzen dieser Entscheidung voraus. Die NATO-Erweiterung wäre der folgenschwerste Fehler der amerikanischen Politik seit dem Ende des Kalten Krieges. Es ist damit zu rechnen, dass diese Entscheidung nationalistische, antiwestliche und militaristische Tendenzen in der russischen Öffentlichkeit schürt, einen neuen Kalten Krieg in den Ost-West-Beziehungen auslöst und die russische Außenpolitik in eine Richtung drängt, die überhaupt nicht unseren Wünschen entspricht. 1999 feierte die NATO mit großem Pomp ihren 50. Geburtstag, setzte ihre erste Osterweiterung, Ungarn, Polen und Tschechische Republik, um und kündigte an, der Prozess werde fortgesetzt. Zur gleichen Zeit begann die NATO ihren Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien, wodurch aus dem Verteidigungsbündnis eine Angriffsallianz wurde, die internationales Recht missachtete. Da der Krieg gegen Belgrad ohne UN-Mandat geführt wurde, konnte Moskau eins seiner letzten Machtinstrumente, das Vetorecht im Sicherheitsrat, nicht einsetzen. Die russische Elite, die auf die Annäherung ihres Landes an den Westen gesetzt hatte, fühlte sich verraten. Russland, damals noch regiert von Boris Jelzin, der maßgeblich an der Auflösung der Sowjetunion beteiligt gewesen war, wurde nicht als Partner behandelt, den man für seinen Beitrag zum Ende des kommunistischen Systems belohnen muss, sondern als großer Verlierer des Kalten Krieges, der den geopolitischen Preis dafür zu zahlen hat. Paradoxerweise stabilisierte Putins Machtantritt im Jahr 2000 zunächst die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen. Es ist Krieg, es ist Krieg. O Gottes Engel, wehre und rede du darein. Es ist leider Krieg und ich begehre nicht schuld daran zu sein. Was sollte ich machen, wenn im Schlaf mit Grämen und blutig, bleich und blass die Geister der Erschlagenen zu mir kämen und vor mir weinten? Was? Wenn wackre Männer, die sich Ehre suchten, verstümmelt und halbtot im Staub sich vor mir wälzten und mir fluchten in ihrer Todesnot. Wenn tausend Väter, Mütter, Bräute so glücklich vor dem Krieg, nun alle elend, alle arme Leute wehklagten über mich. Wenn Hunger, böse Seuch und ihre Nöten Freund und Feind ins Grab versammelten und mir zu Ehren krähten von einer Leich herab, was hülf mir Kron und Land und Gold und Ehre, die könnten mich nicht freuen. Es ist leider Krieg, und ich begehre nicht schuld daran zu sein. todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão. Der neue russische Präsident bezeugte Washington nach den Attentaten vom 11. September 2001 mehrfach seinen guten Willen. Er akzeptierte die vorübergehende Einrichtung von US-Militärbasen in Zentralasien und befahl die Schließung der Stützpunkte auf Kuba sowie den Rückzug russischer Soldaten aus dem Kosovo. Im Gegenzug wünschte sich Moskau, der Westen möge akzeptieren, dass der postsowjetische Raum, den Russland als nahes Ausland bezeichnete, russischer Verantwortungsbereich bleibe. Während die Beziehungen mit Europa, vor allem mit Frankreich und Deutschland, relativ gut waren, häuften sich die Missverständnisse mit den USA. Die Irak-Invasion der US-Truppen 2003 ohne Zustimmung der UN wurde von Paris, Berlin und Moskau gleichermaßen verurteilt. Der gemeinsame Widerspruch der drei wichtigsten Mächte des europäischen Kontinents verstärkt in Washington die Befürchtung, eine russisch-europäische Annäherung könnte der US-amerikanischen Hegemonie schaden. In den folgenden Jahren kündigten die USA an, Elemente ihres Raketenschilds in Osteuropa stationieren zu wollen. Das widersprach der NATO-Russland-Grundakte von 1997, die Moskau garantierte, der Westen werde keine neue, ständige militärische Infrastruktur in Osteuropa stationieren. Die USA stellten auch die Abkommen zur atomaren Abrüstung in Frage. Im Dezember 2001 kündigten sie den ABM-Vertrag von 1972. Die farbigen Revolutionen im postsowjetischen Raum wurden von Moskau als von Washington orchestrierte Operationen wahrgenommen, um vor den Toren Russlands pro-westliche Systeme zu errichten. War das eine legitime Befürchtung oder ein Komplex der einstigen Besatzer? Jedenfalls übte Washington im April 2008 starken Druck auf seine europäischen Verbündeten aus, damit sie den Wunsch der Regierungen in Tiflis und Kiew nach einem NATO-Beitritt gutheißen, obwohl sich die Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung sogar gegen einen Beitritt aussprach. Gleichzeitig trieben die USA die Anerkennung der Unabhängigkeit des Kosovo voran, was eine erneute Verletzung des internationalen Rechts darstellte, da es sich damals völkerrechtlich noch um eine serbische Provinz handelte. Nachdem der Westen die Pandora-Büchse des Interventionismus geöffnet und die Unverletzlichkeit der Grenzen in Europa in Frage gestellt hatte, reagierte Russland 2008 mit einer Militärintervention in Georgien und erkannte die Unabhängigkeit von Südossetien und Abchasien an. Damit signalisierte der Kreml, dass er zu allem bereit war, um eine weitere Ostausdehnung der NATO zu verhindern. Mit dem Angriff auf die territoriale Integrität Georgiens verletzte auch Russland internationales Recht. Mit der Ukraine-Krise wuchs der russische Groll ins Unermessliche. Ende 2013 unterstützten Europäer und Amerikaner die Euromaidan-Proteste, die zum Sturz von Präsident Viktor Janukowitsch führten. Dabei hatte dessen Wahl 2010 den demokratischen Standards entsprochen, was auch die OECD-Wahlbeobachter bestätigt hatten. Nach Moskauer Lesart handelte es sich um einen vom Westen unterstützten Staatsstreich, durch den man die Ukraine ins eigene Lager ziehen wollte. Die russische Intervention in der Ukraine, die Annexion der Krim und die kaum verhohlene militärische Unterstützung der Separatisten im Donbass, wurde vom Kreml als legitime Antwort auf den pro-westlichen Handstreich in Kiew dargestellt. Die Regierungen im Westen sahen darin wiederum eine nie dagewesene Infragestellung der internationalen Ordnung nach dem Ende des Kalten Krieges. Das im September 2014 unterzeichnete Protokoll von Minsk bot Frankreich und Deutschland die Gelegenheit, eine Verhandlungslösung für den Donbass-Konflikt zu suchen. Es bedurfte also eines bewaffneten Konflikts in Europa, damit Paris und Berlin aus ihrer Untätigkeit erwachten. 7 Jahre später ist der Prozess festgefahren. Kiew lehnt weiterhin die Autonomie für den Donbass ab, die das Abkommen vorsieht. Da Frankreich und Deutschland nicht darauf reagieren, müssen sie sich vom Kreml vorwerfen lassen, die ukrainische Position zu teilen. Vor diesem Hintergrund versucht Putin nun, direkt mit den USA zu verhandeln, in denen er die eigentlichen Paten Kiews sieht. Moskau hat schon früher sein Unverständnis darüber geäußert, dass die EU alle US-amerikanischen Entscheidungen, auch die umstrittensten, hinnimmt, ohne zu reagieren. So war es auch beim Rückzug Washingtons aus dem INF-Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme im Februar 2019. Gegen diesen Rückzug hätte man in den europäischen Hauptstädten schon allein deshalb protestieren müssen, weil sie potenziell die ersten Ziele dieser Waffen wären. Nach Ansicht der Politikwissenschaftlerin und Spezialistin für russische Sicherheitspolitik, Isabelle Fasson, hat Moskau immer wieder und mit spürbarer Verärgerung konstatiert, dass die europäischen Staaten außerstande sind, eine strategische Autonomie gegenüber den USA zu entwickeln und sich weigern, angesichts der Verschlechterung der strategischen und internationalen Situation ihre Verantwortung wahrzunehmen. Noch erstaunlicher war, dass die EU Treffen mit Putin auch dann noch ablehnte, als Russen und Amerikaner schon wieder über strategische Fragen zu reden begannen. Im Januar und Februar 2021 verpflichteten sich Putin und Biden, den New START-Vertrag zur Reduzierung der Atomwaffen um 5 Jahre zu verlängern. Und im Juni 2021 trafen sich die beiden Präsidenten auch persönlich. Zeitgleich hatten Deutschland und Frankreich für einen EU-Russland-Gipfel geworben. Die Initiative wurde allerdings von Polen und den baltischen EU-Mitgliedstaaten abgelehnt. Die Verweigerung eines Dialogs durch die EU unterscheidet sich grundsätzlich von ihrer Haltung gegenüber ihrem anderen großen Nachbarn, der Türkei. Trotz deren militärischen Aktivitäten, Besetzung von Nordzypern und eines Teils des syrischen Territoriums, Entsendung von Truppen in den Irak, nach Libyen und in den Kaukasus, konnte sich Brüssel bisher nicht zu Sanktionen gegen das autoritäre Erdogan-Regime durchringen, das auch ein Verbündeter der Ukraine ist. Bei Russland hingegen werden die Europäer nicht müde, mit neuen Restriktionen zu drohen. Gegenüber der Ukraine wiederholen sie die NATO-Formel der geöffneten Tür, obwohl sich die großen europäischen Staaten, allen voran Frankreich und Deutschland, in der Vergangenheit dagegen ausgesprochen haben und im Grunde keineswegs vorhaben, die Ukraine in ihr Militärbündnis aufzunehmen. Die Krise in den Beziehungen zwischen Russland und dem Westen beweist, dass die Sicherheit Europas nicht ohne oder gar gegen Russland gewährleistet werden kann. Die USA fördern Russlands Ausgrenzung jedoch nach Kräften, weil sie ihre Hegemonie in Europa verstärkt. Den Westeuropäern, insbesondere Frankreich, hat es an Visionen und politischem Mut gefehlt, um die gefährlichsten Provokationen der USA zu blockieren und einen institutionellen Rahmen vorzuschlagen, der Russland einschließt und mit dem sich neue Bruchlinien auf dem Kontinent verhindern lassen. Ein Ergebnis dieses transatlantischen Mitläufertums ist, dass die Europäer von den USA schlecht behandelt werden. Der nicht abgestimmte Rückzug aus Afghanistan oder die Vereinbarung einer Militärallianz im Pazifik ohne Absprache mit Frankreich sind nur die letzten Unverschämtheiten in einer langen Reihe. Inzwischen ist die EU nur noch besserer Zaungast bei den russisch-amerikanischen Verhandlungen über die Sicherheit des alten Kontinents. Und das vor dem Hintergrund eines drohenden Krieges in der Ukraine. David Turtry ist Osteuropa-Experte am Institut National de Langue et de Civilisation Orientale. Aus dem Französischen von Claudia Steinitz. Da sind sie nicht weit, ich weiß nicht einmal, wer ich bin. Hier ist Niemandsland 91.4 FM. Unsere Hunde sind sehr nervös. Die Katastrophen und vermischten Meldungen im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 14. bis zum 28. März 2022. Eine Meldung zum Thema Krieg in der Ukraine. Eine ukrainische Rakete tötet Zivilisten in Donetsk, auf Russisch Donetsk. Das schreibt die Junge Welt in ihrer Ausgabe vom Montag, dem 14. In der ostukrainischen Großstadt Donetsk sind am Montag mindestens 20 Menschen durch Trümmer einer ukrainischen Rakete getötet worden. Unter den Opfern seien mehrere Kinder, sagte der Anführer der Volksrepubliken im Gebiet Donetsk, Denis Puschilin, der russischen Nachrichtenagentur TASS zufolge. 9 Menschen seien verletzt worden. Das Geschoss sei über der Stadt abgefangen worden. Trümmerteile seien dann im Zentrum niedergegangen. Das Geschoss vom Typ Tochka-U sei zwar über Donetsk abgefangen worden, Teile seien aber im Stadtzentrum niedergegangen. Ein Amateurvideo, das in Donetsk aufgenommen worden sein soll, zeigte schwere Schäden an Geschäften und Fahrzeugen. Die Aufständischen veröffentlichten zudem auf Telegram Fotos von Todesopfern, die inmitten von Trümmern auf einer Straße lagen. Auch ein Kleinbus mit zerbrochenen Fensterscheiben war darauf zu sehen. Puschilin sagte im russischen Fernsehen, die abgeschossene Rakete habe Streumunition enthalten. Wenn sie nicht abgeschossen worden wäre, hätte es noch mehr Opfer gegeben, so Puschilin. Seinen Angaben zufolge wurden Wartende an einer Bushaltestelle und an einem Automaten von den Raketentrümmern getroffen. Russland hat der Ukraine immer wieder vorgeworfen, absichtlich Zivilisten und Wohngebiete im Donbass anzugreifen. Ja, das sind Nachrichten von der anderen Seite der Front. Hier haben wir als Kriegsparteien, unsere Regierungen, keine zuverlässigen Meldungen von der anderen Seite. Welche Meldungen und Nachrichten überhaupt zuverlässig sind, ist natürlich in einem Krieg immer zweifelhaft. Doch gut, wir zitieren die Presse. Bleiben wir bei der Jungen Welt. Später gibt es dann andere Presseorgane wie den Spiegel hier aus dem Westen, der natürlich eindeutig Kriegspartei ist und die Dinge aus einer sehr extremen Sicht schildert, wie alle anderen auch. Rückgrat der Armee heißt der Artikel über die Lage in der Ukraine. Die Faschisten gewinnen in der Ukraine immer mehr an Boden, schreibt die Junge Welt. Der Westen liefert bereitwillig Waffen. Der Artikel ist von Herrn Dmitri Kovalevich aus Kiew geschrieben. Dmitri Kovalevich ist ukrainischer Journalist und Mitglied der marxistischen Organisation Borodba. Da heißt es folgendes: Neonazis haben während der Euromaidan 2013-2014 in der Ukraine eine entscheidende Rolle gespielt. Danach übernahmen sie eine Reihe von Führungspositionen in allen Bereichen des ukrainischen Staatssystems. Ihre paramilitärischen bewaffneten Formationen wurden legalisiert und in die Nationalgarde, die Polizei und die reguläre Armee aufgenommen. Außerdem wurde ihnen der Bereich der Erziehung von Kindern und Jugendlichen übertragen, die in speziellen Ausbildungslagern einer 8-jährigen Gehirnwäsche unterzogen wurden. In all diesen Jahren stimmten nur die Ukraine und die Vereinigten Staaten jährlich in der UNO gegen eine Resolution zur Verurteilung des Nationalsozialismus, was schon viel aussagt. Nach und nach verschmolz der Staatsapparat mit neonazistischen Gruppierungen. Die Ideologie der Ultrarechten wurde zur Staatsideologie. Ihre Symbole wurden zu offiziellen Staatssymbolen. Der Slogan der Nazi-Kollaborateure »Ruhm für die Ukraine« ist zu einem offiziellen Gruß in der Armee geworden und selbst liberale europäische Politiker zögern nicht, ihn zu wiederholen. Der Anführer der Neonazi-Gruppe C14, Jewgeni Karas, sagt am 23. Februar, dem Vorabend der Operation Russlands, auf einer Pressekonferenz in Kiew, dass eine Reihe von Ländern eine große Menge an militärischer Unterstützung bereitgestellt hätten, nicht weil sie wollen, dass wir davon profitieren, sondern weil der Staat die Aufgaben des Westens erfüllt. Und weiter. Wir sind die Einzigen, die bereit sind, diese Aufgaben zu erfüllen, weil wir Spaß haben. Wir töten gerne und es macht uns Spaß zu kämpfen. überrascht nicht, dass seit Beginn der russischen Operation die Neonazis und die extreme Rechte den hartnäckigsten Widerstand geleistet haben. Die Entnazifizierung richtet sich speziell gegen sie. Aber sie versuchen, ihre Sache als die Sache des gesamten ukrainischen Volkes darzustellen, als die Sache ganz Europas, das sie angeblich vor den asiatischen Horden schützen. In den vergangenen 8 Jahren haben die westlichen Medien versucht, Neonazi-Einheiten wie Azov, Freikorps und Rechter Sektor zaghaft zu kritisieren. Aber seit Ende Februar sind sie zu Recht akzeptablen Verteidigern der Ukraine geworden. Die Neonazis von Azov sind die motiviertesten Kräfte und sie erhielten als erste westliche Waffen. Auch die US-Medien berichten freimütig, dass sie Azov beliefern. Am 3. März veröffentlichte das ukrainische Einsatzkommando Nord Fotos von Truppen, die in den Einsatz von NLAW und Javelin-Panzerabwehrwaffen eingewiesen wurden. Seitdem wurden weitere Bilder dieser Art vom Bataillon der Asowschen Nationalgarde veröffentlicht, schrieb das US-Portal Overt Defense am 8. März. Zusätzlich zu den regulären Armeeeinheiten wurden Ende Februar Territorialverteidigungskommandos aus der Zivilbevölkerung gebildet, die in der Ukraine sofort den Spitznamen Volkssturm erhielten. Diese Einheiten werden von Vertretern extrem rechter Gruppen angeführt, die eine Ausbildung absolviert haben oder über Erfahrungen mit militärischen Aktionen im Donbass verfügen. Regelmäßig müssen ihre Kontrollpunkte passiert werden, die an jeder Kreuzung eingerichtet sind. Die Kämpfer der Territorialverteidigung treten selbst gegenüber Vertretern der ukrainischen Behörden recht arrogant auf. Sie lassen Männer zwischen 18 und 60 Jahren nicht aus der Region ausreisen. Flüchtlinge, die aus dem Kriegsgebiet fliehen, werden manchmal gezwungen, einen Sprachtest über ihre Ukrainischkenntnisse zu absolvieren. Diejenigen, die den Test nicht bestehen, werden entweder nicht durchgelassen oder einer demütigenden Kontrolle unterzogen, bei der sie sich in der Kälte ausziehen müssen. Eine besonders harte Haltung nehmen sie gegenüber Personen aus asiatischen und afrikanischen Ländern ein, die versuchen, das Land zu verlassen. Die Territorialverteidigung wie auch das militärische Personal zeigen gerne die Abzeichen der SS-Division Totenkopf, das Nazi-Symbol Schwarze Sonne, das am 8. März sogar in Glückwunsch-Tweets der NATO an kämpfende ukrainische Frauen geriet. Natürlich sind nicht alle Soldaten der Armee oder Angehörige der Territorialverteidigung Anhänger neonazistischer Ansichten. Sie alle stehen jedoch in dem einen oder anderen Maße unter der Führung und Kontrolle der extrem rechten Kräfte, die das Rückgrat der ukrainischen Streitkräfte bilden. Ich verlas einen Artikel von der anderen Seite von Herrn Dmitri Kowalewitsch, einem ukrainischen Journalisten und Mitglied der marxistischen Organisation Borodpa, veröffentlicht in der Zeitung Junge Welt am 14. März 2022. Contrabanda 91.4 91.4 in Barcelona. Eine Meldung zum Thema Deutschland. Armes Land, reiches Land. Jeder fünfte Jugendliche in der Bundesrepublik Deutschland ist armutsgefährdet. Berlin. Bei den Kindern und Jugendlichen in der BRD ist offiziell jede und jeder fünfte von Armut bedroht. So leben 20,2% der unter 18-Jährigen in armutsgefährdeten Haushalten. Das zeigt eine Antwort des Bundessozialministeriums auf eine Frage der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke, die dpa am Sonntag vorlag. Bezogen auf das bundesweite mittlere Einkommen leben anteilsmäßig die meisten armutsgefährdeten Kinder und Jugendlichen im Stadtstaat Bremen. Dort sind es 42%. Es folgen Sachsen-Anhalt mit 26,2% und Berlin mit 26,1%. Weit geringere Quoten gibt es in Baden-Württemberg 15,8% und Bayern 12,2%. Als armutsgefährdet gilt dabei, wer mit weniger als 60% des mittleren Einkommens auskommen muss. Da die Berechnung auf dem gesamten Haushaltseinkommen basiert, ist der entscheidende Faktor das Einkommen der Eltern. Bleiben wir beim Thema Krieg auf allen Ebenen. Die Supermärkte entfernen inzwischen russische Produkte. Neckarsulm. Lidl und Kaufland lassen den Verkauf russischer Produkte vorerst auslaufen. Es seien insgesamt nur wenige Produkte, die in Russland produziert werden, in den deutschen Filialen erhältlich, teilte die Schwarzgruppe in Neckarsulm, Kreis Heilbronn, auf dpa-Anfrage am Sonnabend mit. Diese werden aktuell nicht nachbestellt. Bereits im Verkauf befindliche Ware wird nicht vernichtet und die restlichen Bestände werden bis auf Weiteres abverkauft. Ein Sprecher der Schwarzgruppe erklärte weiter, man biete ein breites nationales und internationales Sortiment an, das man ständig weiterentwickle, um den Erwartungen der Kundschaft gerecht zu werden. Weiter gegen Russland auf allen Ebenen. Hochschulen beenden Kooperationen wegen des Krieges. Berlin. Ein großer Teil der Universitäten in Deutschland hat seine Kooperation mit russischen Partnerorganisationen ausgesetzt. Von 86 Hochschulen, die bislang mit russischen Partnern zusammenarbeiteten, hätten 78 die Zusammenarbeit nun auf Eis gelegt, ergab eine Umfrage der Welt am Sonntag. Das entspricht einer Quote von 91%. Peter André Alt, Präsident der Hochschulkonferenz, sagte dem Springerblatt, die Aussetzung der Kooperationen werde für die russische Regierung perspektivisch sehr schmerzhaft sein, durch Auswirkungen auf die praktische Forschungsarbeit wie das internationale Prestige. China verlangt Aufklärung über US-Biowaffenlabore in der Ukraine. USA räumen Existenz in der Ukraine ein, beschuldigen aber Russland. Es gab eine UN-Sitzung zum Thema Biowaffenlabore. Russland hat der Ukraine und den USA am Freitag im UN-Sicherheitsrat die Entwicklung von Biowaffen vorgeworfen. Das russische Verteidigungsministerium besitzt jetzt Dokumente, die bestätigen, dass es auf dem Territorium der Ukraine ein Netzwerk von mindestens 30 biologischen Labors gab, erklärte der russische UN-Botschafter Wassily Nebenzia bei einer Dringlichkeitssitzung des Gremiums in New York. Diese seien für gefährliche Experimente mit Erregern von Milzbrand, der auf den Menschen übertragbaren sogenannten Hasenpest, Tularemie, Cholera und anderen tödlichen Krankheiten genutzt worden. Dabei sei Kiew vom Pentagon unterstützt worden. Chinas UN-Botschafter Zhang Yun erklärte in der Sitzung, sein Land habe die relevanten Informationen Moskaus zur Kenntnis genommen, sowie Berichte, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO der ukrainischen Regierung geraten hat, in Labors gelagerte Krankheitserreger zu vernichten. Wenn die USA der Auffassung seien, es handle sich um Falschinformationen, könnten sie uns einfach relevante Daten zur Klärung zur Verfügung stellen. Die internationale Gemeinschaft habe bereits Besorgnis über die biologischen Aktivitäten des US-Militärs geäußert, das über 336 Labore in der ganzen Welt verfüge. Diese Zahl stamme aus offiziellen Angaben der USA. Bereits am Mittwoch hatte die stellvertretende US-Außenministerin Victoria Nuland 2014 Architektin des nationalen Putsches in Kiew eingeräumt, dass es in der Ukraine entsprechende Labore gibt. Bei einer Anhörung im US-Senat hatte sie auf die Frage des Senators Marco Rubio, besitzt die Ukraine chemische oder biologische Waffen, geantwortet, die Ukraine verfügt über biologische Forschungseinrichtungen, von denen wir befürchten, dass russische Truppen, russische Streitkräfte versuchen könnten, die Kontrolle darüber zu erlangen. Das Eingeständnis Newlands hinderte die UN-Botschafter westlicher Staaten am Freitag nicht, die Vorwürfe Russlands als wilde Verschwörungstheorien abzutun. Die US-Vertreterin Linda Thomas-Greenfield folgte wortreich der Linie Newlands. Gefahr drohe erst, wenn Russland Kontrolle über die Labore erlange. Denn es wolle selbst unter falscher Flagge chemische Waffen einsetzen. Die Existenz der Labore wurde auch hier nicht bestritten. Und nun die Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen wie immer von der ARD. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Wieder Zivilisten im Ukraine-Krieg getötet. In Donetsk in der Ostukraine vermelden prorussische Separatisten Tote durch Trümmer einer Rakete des ukrainischen Militärs. Andere ukrainische Städte werden von russischen Streitkräften bombardiert und eingekesselt. In Kiew wurde ein mehrgeschossiges Wohnhaus beschossen. Russland und die Ukraine haben erneut verhandelt. Diesmal erfolgten die Gespräche per Videoschalte. Es ging unter anderem um einen Waffenstillstand und Sicherheitsgarantien. Gestern hatten beide Seiten von Fortschritten gesprochen. Morgen soll weiter verhandelt werden. Bundeskanzler Scholz zu Antrittsbesuch in der Türkei. Das für den Nachmittag geplante Gespräch mit Präsident Erdogan in Ankara wird ganz im Zeichen des Ukraine-Kriegs stehen. Die Türkei sieht sich in dem Konflikt als Vermittler. Sie pflegt sowohl zu Russland als auch zur Ukraine enge Beziehungen. Bundesregierung will US-Kampfjets vom Typ F-35 kaufen. Verteidigungsministerin Lambrecht teilte diese Entscheidung mit. Mit insgesamt 35 Maschinen wolle Deutschland seine veraltete Tornado-Flotte ersetzen. Es ist das erste große Beschaffungsprojekt der Bundeswehr nach Russlands Angriff auf die Ukraine. Bundesregierung plant Entlastungen wegen hoher Energiepreise. Die Preisentwicklung sei für viele Menschen erdrückend, sagte Wirtschaftsminister Habeck. Finanzminister Lindner will nach Informationen der Bild-Zeitung einen staatlichen Tankzuschuss auf den Weg bringen. Die Wetteraussichten. Von der Nordsee bis zu den Mittelgebirgen meist bewölkt, zeitweise Regen. Im Osten teils freundlich. 7 bis 16 Grad. Привіт з України. Передаю палкі вітання всім слухачам Німансленд на радіохвилі Контрабанда FM 91.4 Барселона. Bleiben wir beim Thema Krieg und Hochrüstung. Nationale Unsicherheit, schreibt der Spiegel in einem längeren Artikel über das Thema Putins Krieg. Verteidigung. Nach Jahren des Sparens wird die Bundeswehr jetzt mit Geld überschüttet. Ohne tiefgreifende Reformen kann sie die gewaltige Summe nicht sinnvoll ausgeben. Ist Ministerin Christine Lambrecht dazu bereit, fragt der Spiegel. Als Antwort auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine hat ihr Parteifreund Olaf Scholz angekündigt, die Bundeswehr in den nächsten Jahren mit Geld zu überschütten. Aus der maroden Truppe, wie es offiziell immer wieder heißt, soll wieder eine funktionierende Verteidigungs- und Abschreckungsarmee werden, die selbst in Moskau ernst genommen wird. Die dramatische Wende in der deutschen Außenpolitik ist ein Signal an die Welt, dass sich Deutschland nach Jahrzehnten der sicherheitspolitischen Abstinenz seiner Verantwortung stellen will. Das hatten die Verbündeten und Nachbarn schon lange gefordert. Noch in diesem Jahr werde der Verteidigungsetat auf über 2% der nationalen Wirtschaftsleistung angehoben, kündigte der Kanzler am Sonntag an. Zugleich wolle man ein Sondervermögen Bundeswehr von 100 Milliarden Euro einrichten, um die Ausrüstung der Truppe auf einen Schlag grundlegend zu modernisieren. Weiter so, Kanzler, jubelte der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky schon am Samstag aus seinem Gefechtsstand in Kiew, nachdem die Bundesregierung Waffenlieferungen an die Ukraine angekündigt hatte. Doch nach der Sonntagsrede von Scholz gab es international kein Halten mehr. Vom US-Magazin Foreign Policy wurde der Kanzler zum Revolutionär ernannt. Das Wirtschaftsblatt Forbes diagnostizierte einen deutschen Pearl Harbor-Moment. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg feierte den Scholz-Plan als wichtiges Signal für unsere Einigkeit und Entschlossenheit, als bedeutende Investition in unsere gemeinsame Sicherheit. Und im Kanzleramt lasen die Spitzenbeamten einander stolz die Glückwunsch-SMS aus aller Welt vor. So viele Vorschusslorbeeren gab es selten für eine Bundesregierung. Doch nun muss auch geliefert werden. Lambrecht weiß, dass sie unter enormem Zeitdruck steht. Das 100-Milliarden-Paket ist ein super Signal, sagt sie vor ihrem Rückflug aus Rumänien. Aber jetzt muss ich zusehen, dass wir das auch schnell und sinnvoll umsetzen. Hier hat der Spiegel ein kleines Schema gemalt, übernommen vom Bundesministerium der Verteidigung. Da heißt es, dringende Modernisierungsprojekte der Bundeswehr und geschätzte veranschlagte Kosten in Milliarden Euro. Ja, da sollen also 102 Milliarden vom Verteidigungsministerium vorgeschlagenes Sondervermögen an die Bundeswehr gehen. Davon sollen 68 nationale Großprojekte betreffen, wie Munition 20 Milliarden, Kampfflugzeuge 15 Milliarden, Transporthubschrauber 5 Milliarden, Kommunikationssysteme 5 Milliarden, 2 Milliarden für neue Korvetten und 0,6 für Flugabwehrsysteme und andere 22,4 Milliarden. 34 multinationale Rüstungsprojekte, etwa Euro-Drohne, sollen auch mit dem Geld finanziert werden. Die Rüstungsindustrie reibt sich die Hände. So etwas hat es noch nie gegeben. Der Krieg in der Ukraine, so schreibt der Spiegel weiter, hat vieles verändert. Lamprecht hat ihre Arbeitszeiten inzwischen dem Bendlerblock-Niveau angepasst. Jetzt ist sie oft auch am Wochenende im Ministerium. Die ist nämlich immer schön nach Hause gefahren, an den Wochenendtagen. Nach 3 Monaten im Amt sei sie inhaltlich zwar immer noch eine Anfängerin, heißt es in ihrer Umgebung, aber immerhin stelle sie die richtigen Fragen. Toll, die haben also eine Frau, die die Sicherheit Deutschlands in der Hand hat, die hat gelernt, richtige Fragen zu stellen. Super. Und immer wieder ist von der maroden Truppe die Rede. Super. Das heißt, sie ist einfach nur ein Gesicht, das dahingestellt wird. Im Wehrressort ist die Ankündigung des Kanzlers mit einer Mischung aus Jubel und Panik aufgenommen worden, heißt es im Spiegel. Der Jubel erklärt sich von selbst. Die Panik hängt mit dem jahrzehntelangen Schrumpfkurs nach dem Ende des Kalten Krieges zusammen. Jetzt ähneln die Beschaffungsstrukturen der Bundeswehr einem rissigen Acker, schreibt der Spiegel, der nach Jahren der Dürre so hart und trocken ist, dass er den plötzlichen Regen gar nicht aufnehmen kann. Das Verteidigungsministerium beharrt darauf, dass auch der reguläre Haushalt in diesem und in den nächsten Jahren deutlich erhöht werde. Sonst sei der Betrieb der Streitkräfte nicht sichergestellt, heißt es offiziell. Allein die Gehaltserhöhungen im öffentlichen Dienst kosten die Bundeswehr in diesem Jahr über 300 Millionen Euro. Dazu kommen die drastischen Preissteigerungen bei Betriebsstoffen und die laufende Modernisierung der vielen kleinen Rüstungsprojekte, die durch den Sonderfonds nicht abgedeckt sind. Schnelligkeit bei der Beschaffung war bei der Bundeswehr bisher kein Thema, denn dafür fehlte ja das Geld. Je länger etwas dauerte, desto besser. Dann musste man auch erst später zahlen. Jetzt kann es dem Ministerium plötzlich nicht schnell genug gehen. Ob man nicht umgehend die Produktionskapazitäten deutlich ausweiten könnte, wollte der Abteilungsleiter von den Industriellen wissen. Die versprachen wohlwollende Prüfungen. In den Chefetagen der Rüstungskonzerne knallten die Sektkorken. Der Song von Mendeley. Mutter Gottes Puff in Mendeley, 7 Bretter an der grünen See. Gottem, was ist das für ein Etablissement? Da stehen ja schon 15 die Bretterwand entlang. In der Hand die Uhr und mit Hohe. Gibt's denn nur ein Mensch in Mendeley? Menschen sind das Schönste auf der Welt. Denn sie sind zum Teufel wert ihr Geld. Alles einfach in der Ordnung, wenn der Mensch, der drin ist, nicht so langsam wär. Nehmt die Braunen, schießt mal durch das Türchen, denn der Mensch, der drinnen hindert den Verkehr. Rascher Johnny, hey, rascher Johnny, hey, stimmt ihn an den Song von Mendeley. Liebe, die ist doch an Zeit nicht gebunden. Johnny, mach rasch, denn hier geht's um Sekunden. Ewig nicht steht der Mond über dir, Mendeley. Ewig nicht steht der Mond über dir. Mutter Gottes Puff in Mendeley, es ruht über dir die grüne See. Gottem, was war das für ein Etablissement? Jetzt stehen keine 5 mehr die Bretterwand entlang. Jetzt gibt's keine Uhr und kein Hohe. Und kein Mensch mehr ist in Mendeley. Damals gab's noch Menschen auf der Welt. Und die waren eben wert ihr Geld. Jetzt ist eben nichts mehr. wär auf der Welt in Ordnung. Und ein Puff wie diesen kennt man heute nicht mehr. Keinen Brownie mehr und auch kein Türchen. Wo kein Mensch ist, da ist doch kein Verkehr. Rascher Johnny, hey, rascher Johnny, hey, Stückchen an den Song von Mendeley. Liebe, die ist doch an Zeit nicht gebunden. Johnny, mach rasch, denn es geht um Sekunden. Ewig nicht steht der Mond über dir, Mendeley. Ewig nicht steht der Mond über dir. Die Barcelona-Nachrichten für die Wochen vom 14. bis zum 28. März 2022 im Niemandsland. Beginnen wir mit dem Thema Messestadt Barcelona. Zum Mobile World Congress, der am vergangenen 3. März in Barcelona zu Ende ging, es war übrigens die 17. Ausgabe dieser Messe, kamen 60.000 Besucher und Besucherinnen und Aussteller aus 200 Ländern. Mit 240 Millionen Euro wird das Einnahmevolumen der Stadt durch den Kongress von den Veranstaltern beziffert. 6.700 Arbeitsplätze seien als Teilzeitjobs während der Kongresstage geschaffen worden. Dies erklärte der Direktor der Messeleitung GSMA, John Hoffmann. Auch die Hotelbranche reibt sich die Hände. 11.000 Zimmer wurden vermietet. Thema alle gegen Ada Colau. Ada Colau, Barcelonas Bürgermeisterin, sagte am 4. März 2022 vor dem Untersuchungsrichter des Amtsgerichts zum Thema mutmaßliche Vorteilsnahme im Amt aus. Es geht um eine Anzeige einer bisher unbekannten Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática, ein Verein zur Transparenz und demokratischen Qualität. Ein recht zwielichtiger Verein übrigens, der offenbar von der privaten Investorenlobby zur Privatisierung der municipalen Wasserwerke eingesetzt wurde, um Colau zu schaden. Ada Colau stritt in einem halbstündigen Verhör vor dem Richter, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, alle gegen sie erhobenen Vorwürfe der Korruption entschieden ab. Bei dem Fall Colau weiß jeder, dass die Frau im Gegensatz zu vielen anderen ähnlichen Fällen ähnlicher Politiker keinen Cent persönlich angenommen hat. Sie habe ihrer Ideologie nahestehenden Bürgerinitiativen Subventionszahlungen aus dem Haushalt des Rathauses zukommen lassen, etwa dem Observatorio DESC, dann den Ingenieurs Sin Fronteras, den Ingenieuren ohne Grenzen, der Alianza contra la Pobreza Energética oder der Plattform der Afectados por la Hipoteca, die Bürgerinitiative der von Hypothekenwucher Betroffenen. Alle Subventionen in diese Organisationen seien vollkommen legal und durch Präzedenzfälle aus vorherigen Legislaturperioden anderer Bürgermeister gedeckt. Und Colau ist Colau. Herausfordernd erklärte sie: Die juristischen Angriffe gegen mich und uns werden uns nicht stoppen können. Gemeint ist die Rückmunizipalisierung des Wassers. Krieg und Flucht nach Barcelona. Bis zum vergangenen 6. März kamen vorerst offiziell 253 Flüchtlinge aus der Ukraine nach Katalonien. Die Generalitat hat bisher 400 Plätze für diese Menschen zur Verfügung gestellt. 104 Personen sind bis dahin in offiziellen Unterkünften der Generalitat untergekommen. Die Leitung der Aufnahmeaktivitäten hat das Rote Kreuz inne. ONGs und Landesregierung gehen davon aus, dass in den kommenden Tagen und Wochen der Flüchtlingsstrom auch nach Katalonien erheblich zunehmen wird. Derweil haben junge Russinnen und Russen, die alle in Barcelona leben, eine Chatgruppe gegründet, die Russia sin Putin, Russland ohne Putin genannt wird, und wo sie ihre Ablehnung des Krieges kundtun. Es sei nicht leicht im Moment, als Russe und Russin im Ausland zu leben, das sagen Alexander, der 32, Zinaida, die 36 und Alexei, der 26. Alle drei wohnen in Barcelona und sind seit der Invasion russischer Truppen in die Ukraine einem starken Druck ausgesetzt. Circa 400 Personen seien in der Chatgruppe, so Alexei Furbatov. Alle seien Russen, die in Katalonien ihren Wohnort haben. Putin muss gestoppt werden, sagt Alexander zur Presse. Denn sonst wird es auch einen langsamen Tod Europas geben. Wohnhölle Barcelona, erster Teil. Das Rathaus von Barcelona unter Ada Colau betonte vergangene Woche, dass es im Moment dasjenige in Spanien sei, das den meisten öffentlichen Wohnraum bereitgestellt hat. 31 Bauprojekte, die gerade laufen oder jetzt anlaufen, gibt es. 2115 Wohnungen, die mit öffentlichen Geldern finanziert werden und bis 2024 fertiggestellt sein werden. Das bedeutet Wohnraum für ca. 4500 Personen. 300 Millionen Euro hat das Rathaus investiert. Außerdem wurden bisher während der Legislaturperiode Ada Colaus 566 Wohnungen instand gebracht und weitere 323, die leer standen, dem Mietmarkt wieder zugeführt. Die Wohnungen werden durch spezielle Gesetze geschützt, damit sie nicht dem fatalen Kreislauf der Wohnraumspekulation zugeführt werden können. Von den 2115 Wohnungen werden 77% Mietwohnungen sein. Wohnhölle Barcelona 2. Anwohner des Viertels Eixample haben sich vergangene Woche den Protesten und der Forderung der Bewohner des Casa Orsola angeschlossen, um den Eigentümer zu überzeugen, das emblematische Haus nicht zu verkaufen. Eine Immobilienspekulationsgesellschaft, eine SL, hat das an der Kreuzung der Calle Calabria mit Conseil de Saint gelegene Haus gekauft und allen Mietern gekündigt. Menschen, die seit Jahrzehnten in ihrem Kiez leben, sollen nun in kurzer Zeit von dort verschwinden. Dagegen regt sich zunehmender Widerstand. Bewohner und Anwohner, über 400 Personen, haben am Wochenende des 5. und 6. März lautstark auf der Straße gegen die Spekulation mit ihrem Wohnraum protestiert. Carme Alcarazo ist Sprecherin des Mietervereins Sindicat de Jogateres. Sie erklärte über Lautsprecher: Was hier geschieht, kann allen Bewohnern dieses Stadtviertels morgen genauso passieren. Lioness Inversions, so heißt der Investor und Spekulant, kann morgen schon euer Haus aufkaufen. Und Lioness ist nur einer von vielen Investoren. Leider seien diese Praktiken nicht illegal und werden die Gentrifizierung hier in der Stadt weitertreiben. Sie forderte die Geschäftsführer der großen Spekulationsfonds wie Goldman Sachs und Blackstone auf, zu verhandeln. Großzügig habe der Spekulationsfonds einer alten Mieterin angeboten, statt 480 jetzt 800 Euro zu zahlen und ein paar Monate länger bleiben zu dürfen. Es sei demütigend. Das Haus Casa Orsola, dessen Name auf den Unternehmer Juan Orsola, der lebte von 1845 bis 1929, zurückgeht, liegt in einer der jetzt geplanten grünen Inseln der Stadt, von denen es 21 geben soll. Zweifellos wird diese urbane Umgestaltung den Wohnwert des Hauses noch weiter steigern. Hello, listeners. Nice to meet you all. I'm Deborah from Oregon. You're listening to Niemandsland 91.4 FM in Barcelona. And I greet all the listeners of that wonderful radio show. A free voice in a world of little freedom. That's the truth. Gegenkultur Barcelona. Man nannte ihn den Trovador Cosmico, den kosmischen Trovador. Pau Ribas, legendärer Musiker und Vertreter der sogenannten Gegenkultur, Contracultura, ist am 6. März im Alter von 73 Jahren in seinem Haus in Maresme an Krebs gestorben. Ribas hinterlässt etliche emblematische Lieder des katalanischen Rocks wie Dioptria. Wir haben eine freie Seele der Musik verloren, schreibt die Tageszeitung El Periódico. Er war Trovador der Gegenkultur, Hippie, aber auch Punk im Geiste. Er war Kritiker voller ätzender Häme gegen die herrschende Moral. Ribas schrieb und sang auf Katalanisch. Pau Ribas lebte auf Formentera, war auf dem legendären Canet Rock Festival 1975, trat dort auf in einer legendären Performance in weiblichem Badeanzug, küsste seinen Musikerkollegen Jaume Sisa 1996 öffentlich auf den Mund und war zum letzten Mal vor 2 Wochen im Santa Monica zu sehen. Fahnen auf Halbmast im Niemandsland. Filmkultur in Barcelona. Die katalanische Filmindustrie hat ihre Filmpreise, die Gaudis, vergeben. Auf Auf der großen Gala der 14. ihrer Art gab es Preise für die Filme von und mit Frauen und sogenannten Diversitätsmenschen. So heißt das heute. Als beste Filme wurden Sis Dies Corrents, Sechs gewöhnliche Tage von Neos Bayus und Libertad, Freiheit von Clara Roquette gewählt. Thema Internationaler Frauentag in Barcelona, der 8. März 2022. 15.000 Frauen nach Polizeiangaben, 60.000 nach unseren Schätzungen und denen der Veranstalterinnen demonstrierten am vergangenen 8. März, es war ein Dienstag, gegen die prekären Arbeitsbedingungen von Frauen und gegen die Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Auch waren viele Plakate und Äußerungen gegen den Krieg in der Ukraine und gegen die russische Invasion zu sehen und zu hören. Die Ministerin für Gleichheit, Irene Montero, äußerte von einer weiteren Demo in Madrid aus Folgendes. Sie sagte, keine Frau darf mehr ermordet werden. Jeder und jede soll so leben, wie er und sie will. Wir gehen hier auf dieser Demo auch für alle, die nicht mehr unter uns sind, auf die Straße. Auch die Spaltung der Frauenbewegung in Spanien kam während dieses 8. März erneut zum Ausdruck. Viele Frauen des klassischen Feminismus sind gegen das, ihrer Meinung nach, absurde Transsexuellengesetz, das Kindern schon die Wahl lässt, sich Penisse operieren zu lassen und so weiter. Auch die Abschaffung der Prostitution wird von diesem Teil der Frauenbewegung gefordert. Barcelona, teuerste Stadt Spaniens. Ein Durchschnitts-Barcelonese benötigt mindestens 1.435 Euro monatlich, um in der Stadt einigermaßen anständig leben zu können. Das sind 31,8% mehr als noch vor 6 Jahren, 2016. Diese Zahlen veröffentlicht am 8. März die AMB, die Área Metropolitana de Barcelona. Wohnung, Transport, Kleidung, Essen und Freizeit seien in den vergangenen 5 Jahren immer teurer geworden. 48% des Durchschnittseinkommens müssten laut der Statistik der AMB für Wohnen ausgegeben werden, Telefon, Wasser und Strom inklusive. Thema Flüchtlinge in Barcelona. Am Mittwoch, dem 9. März, trafen die ersten Flüchtlingskinder aus der Ukraine in Barcelona ein. Nichtregierungsorganisationen und Vertreter der Generalitat fordern die Verantwortlichen auf, nicht zu improvisieren und gewisse Aufnahmeprotokolle einzuhalten, damit die Ankömmlinge adäquat versorgt werden können. Wir müssen das mit einer gewissen Ordnung durchführen, sagte der Koordinator des Roten Kreuzes in Katalonien, Enric Morist. Es besteht hier die reale Gefahr, dass Menschenhändler sich unter die Aufnahmewilligen von Flüchtlingskindern und Frauen mischen, erklärte ein Sprecher von Save the Children. Viele der Kinder sind aufgrund der Bombardierungen und der langen Flucht traumatisiert und benötigen spezielle Betreuung. Von den vom Roten Kreuz in den letzten Tagen betreuten 1.300 Flüchtlingen aus der Ukraine, die nach Katalonien gekommen sind, kamen die meisten mit dem Zug. 70% werden auf andere spanische Städte verteilt, 15% von ihnen kommen zu Gastfamilien und nochmal 15% werden in Hotels und Pensionen untergebracht. Die Kosten für vorerst 1.500 Flüchtlingskinder und Frauen übernimmt das Ministerium für Migration. Besondere Aufmerksamkeit wird den Kindern gewidmet, die Waisen sind oder während der Reise ihre Mütter verloren haben. Es gibt auch etliche Anzeichen, dass Menschenhändler und Sexualsklavenjäger sich der Flüchtlingsfrauen und der Kinder bemächtigen wollen. Die Polizei warnt hier dringend. Am Freitag wurden in Katalonien die ersten 50 ukrainischen Flüchtlingskinder eingeschult. Die Zahl steigt täglich. Diese werden auch dann aufgenommen, wenn sie keine Ausweisdokumente bei sich führen. Einschulungsgebühr und Schulspeisung sind gratis. Thema die Stadt und der Müll. Wer in diesen Tagen in den Straßen der Stadt unterwegs ist, wird die neuen Müllcontainer bemerkt haben. Diese Müllcontainer sind neu designert und etwas kleiner als die alten, damit sie auch in engen Straßen und Gassen aufgestellt werden können. Alle sind ganz einfach nach der für sie vorgesehenen Müllart zu identifizieren. Gelb Plastik wie bisher, blau Papier, braun Biomüll und grün Glas. Die Ausgaben für Stadtreinigung und Müllbeseitigung betragen 10% des Haushalts der Stadt Barcelona. Musik. ein Umfrageergebnis, wie immer durchgeführt vom Radiosender Cadena Ser und El Periódico de Catalunya. Sind Sie dafür, in Zukunft auf Atemschutzmasken in Innenräumen zu verzichten? Sie ja meinen 54%, no nein 46%. Barcelona Crime City. Zwei polizeibekannte Intensivtäter wurden in der Nacht vom Samstag, dem 6. März, in einem Park des Raval verhaftet, nachdem sie eine junge Frau überfallen, vergewaltigt und beraubt hatten. Die Straftäter wurden noch in der gleichen Nacht ins Gefängnis überführt. Sie sind 20 und 23 Jahre alt und die Behörden halten die Nationalität der Vergewaltiger geheim, um keine fremdenfeindlichen Gefühle zu provozieren, wie es heißt. Der Ort des brutalen Überfalls waren die Jardines de Sant Pau im Raval im Bezirk Ciudad Vella. Das Opfer der Vergewaltiger war eine junge Frau, die gerade aus der Kneipe kam, der Sala Apollo am Parallel. Die Frau wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die zwei Straftäter liefen einer Polizeipatrouille direkt in die Arme. Sie hatten Gegenstände und das gestohlene Handy der überfallenen Frau bei sich. Beide waren bereits 14 bzw. 17 Mal wegen Raubes verhaftet worden. Naja, man fragt sich, warum laufen die überhaupt noch frei herum? Thema Sauffestzonen, Zonas de Botellones in Barcelona. Das Bürgerrechte-Syndikat Síndic de Greus de Barcelona und ihr Direktor David Bondier schlugen am Mittwoch, dem 9. März vor, spezielle Zonen für öffentliche Trink- und Sauffeste unter freiem Himmel in der Stadt einzurichten, wo sich junge Leute massenhaft zusammenfinden und feiern können. Man will mit dieser Maßnahme die wilden Alkohol- und Drogenpartys auf Straßen und Plätzen der Stadt in den Griff bekommen, die seit Jahren die Bewohner hier in Barcelona, Anwohner und Kinder in den Botellones-Zonen belästigen. Einen negativen Höhepunkt hatten diese Massenansammlungen von sogenannten Partyleuten im vergangenen September während der Merced-Feste erreicht, als es auf der Plaza España bei einem Botellón zu Schlägereien, Raubüberfällen, schweren Ausschreitungen und sexuellen Belästigungen kam. Im Rahmen der, wie gesagt, Fiestas de la Merced kam es zu Messerstechereien und Straßenschlachten mit der anrückenden Polizei. Laut Bondier habe man bei den Botellón-Zonen noch keine konkreten Orte hier in Barcelona ins Auge gefasst. Man wolle sogar versuchen, die Jugendlichen bei der Wahl der Orte einzubinden. Es gäbe dort spezielle Toiletten, dann Aufsichtsdienst und Lila-Zonen zur Verhütung von sexuellen Aggressionen. Man werde den 100-seitigen Bericht zum Thema dem Rathaus vorlegen, damit dieser im Ausschuss für Sicherheit diskutiert werden könne. So der Syndic-Direktor. Es gibt in der Stadt einen Mesa Ciudadana por una noche cívica y segura. Es gibt hier eine Art runden Tisch für sichere und zivilisierte Nächte. So heißt das offiziell. Zu diesem Thema auch gleich eine aktuelle Meinungsumfrage, wie immer von der Cadena Ser, dem Radio und El Periódico. Sind Sie damit einverstanden, dass die Rathäuser bestimmte öffentliche Räume für Trinkpartys, Botellones zur Verfügung stellen? No, nein, meinen 69%. Sie, ja, 31%. Also eine klare Abfuhr für feste Sauforte. Terveisiä Sarastoniemi Museosta Suomen Lapista. Kaikille kuuntelijoille Niemandsland Radion Kontrabanda-ohjelmalle. Tervetuloa käymään. Wohnhölle Barcelona 3. Zum Thema katalanisches Mietpreisbeschränkungsgesetz in urbanen Spannungszonen hat das Verfassungsgericht Teile des Gesetzes vor kurzem außer Kraft gesetzt. Die Richter erklären, dass allein der Staat Verträge über Mietpreise regulieren dürfe. Der Mieterschutzverein Sindicat de Llogateres hat die Maßnahme des Gerichts scharf kritisiert und erklärt, dass das Gesetz bisher eine Verminderung der Mietpreise erreicht hätte. Ein paar konkrete Zahlen zum Thema. 918,84 € beträgt 2021 die Durchschnittsmiete in Barcelona. Das waren 46 € im Durchschnitt weniger als im Vorjahr. Dank des Gesetzes, heißt es offiziell. 13,21 € betrug 2021 der Quadratmeterpreis für Mietwohnungen in Barcelona. 73 Quadratmeter ist die durchschnittliche Wohnfläche von Mietwohnungen in Barcelona 2021. 60 katalanische Städte waren in den Genuss der Mietpreisbeschränkung gekommen. 70% der gesamten katalanischen Bevölkerung lebt in den Mietpreisbindungszonen. 160.000 Personen haben bisher von der Regelung profitiert. 5% betrug der Mietpreisrückgang in den vom Gesetz betroffenen Zonen. Saufen in der Fun City, zweiter Teil. El País bringt am Samstag, dem 12. März, einen Bericht über Erfahrungen mit Saufpartyzonen in Andalusien. Konkret in den Städten Granada und Malaga, die man nach einiger Zeit wieder schließen musste, weil das Experiment seine Ziele nicht erreicht hätte, nämlich den Alkoholkonsum auf den Straßen, besonders nachts, und die Massenzusammenkünfte zu verhindern. Es gab große, bis zu 10.000 Quadratmeter Flächenzonen, die sogenannten Boteodromos, Saufodrome, könnte man das übersetzen, doch verschwanden mit ihnen die Probleme nicht, sondern verlagerten oder überlagerten und summierten sich sogar. 2007 führte das Rathaus von Granada eine Saufzone ein. Es kam nach einigen Jahren zu Massenveranstaltungen mit oft 25.000 Personen. Die Probleme nahmen zu und nicht ab, bis 2016 die Junta von Andalusien die Boteodromos wieder schloss. Esteu escoltant Nimensland, un programa de ràdio en contrabanda FM 91.4 de la FM a Barcelona, dirigit al món. Cal que siguem lluitant perquè Barcelona sigui nostra. Katalanisches Labyrinth. Die Russlandschiene. Neue Einzelheiten zum Thema katalanischer Prozess und Hilfe aus Russland präsentiert die Tageszeitung El Periódico in ihrer Ausgabe vom 14. März 2022. Bis Februar 2020 versuchten führende Separatisten des katalanischen Prozesses Unterstützung aus Moskau zu bekommen. Der Bürochef von Carles Puigdemont, dem geflohenen Separatistenführer, Josep Lluís Alay, reiste mindestens dreimal nach Moskau, um sich mit kremlnahen Personen zu besprechen. Im Oktober 2019 gab es ein Treffen in einem Restaurant in Barcelona mit Funktionären der russischen Regierung. Nach Ausbruch der Pandemie verlagerten sich die Kontakte zwischen den Separatisten und den russischen Funktionären mehr auf Mobiltelefonebene. Letzte Woche am 9. März beschloss das Europaparlament in einer Resolution, dass man die engen und regelmäßigen Kontakte zwischen russischen Funktionären und Repräsentanten einer katalanischen Sezessionistengruppe aus Spanien untersuchen werde. Zu den Personen zählen neben Alay Evgeny Primakov, Ex-Mitglied des Komitees für internationale Angelegenheiten der russischen Staatsduma, Abgeordneter der Putin-Partei, dann Sergei Sumin, Ex-Chef des Servicio Federal zum Schutz Russlands, des Geheimdienstes, sowie weitere einflussreiche russische Politiker und Geheimdienstler. Alay rückt jetzt erstaunlich nah an den russischen Geheimdienst heran, besonders nach seiner Moskau-Reise 2019 mit einem gewissen Alexander Dimitrenko, dem die spanische Regierung schon zuvor die Staatsbürgerschaft verweigert hatte, wegen Geheimdienstverdachts. Auch gab es Kontakte Alays zum russischen Spion Andrei Besrukov, der in den USA wegen Spionage verhaftet worden war. Alay selbst besteht darauf, dass alle seine Kontakte zu Russland sich im legalen Rahmen abgespielt hätten, mit dem einzigen Ziel, Lösungen, demokratische Lösungen für den politischen Konflikt zwischen Katalonien und Spanien zu suchen. Und die letzte Meldung in dem heutigen Barcelona-Nachrichtenblock betrifft Kinder, Mütter, Väter, Lehrer. Es gibt einen Lehrerstreik in Katalonien und besonders hier in der Stadt Barcelona. Am heutigen 16. März 2022 wird gestreikt. Die Lehrer und Lehrerinnen protestieren gegen die jüngsten Erlasse des katalanischen Kultus-, Erziehungs- und Schulconsejeros Cambray. Gewerkschaften und Lehrerverbände unterstützen den Streik, der 5 Tage lang den Schulbetrieb in Katalonien einstellen wird. Die Streiktage sind 15., 16. und 17. März sowie der 29. und der 30. März. Auslöser für den Unmut der Lehrkräfte war die Kalenderverschiebung zur verfrühten Schulöffnung nach den Sommerferien. Doch viele weitere Auflagen durch den Consejero an die Lehrerschaft erzeugen Ablehnung und Protest. Etwa die neuen Abiturbestimmungen, die geänderten Lehrpläne ohne Anwendungsmittel. Die Generalitat fordert von uns neue Lehrinhalte. In 12 Tagen sollen wir 400 Seiten Lehrplanstoff lesen und absegnen. Es ist ein Wahnsinn, so ein Gewerkschaftssprecher. Besonders die neue Regelung, die auf dem Höhepunkt der Pandemie beschlossen wurde, nämlich dass ab 2024 zur Ausübung des Lehrberufes in Katalonien das katalanische Niveau C2 erforderlich ist, als Bedingung zum Erhalt des Arbeitsplatzes. Das schlug unter der Lehrerschaft wie eine Bombe ein. Es wäre schon schwer, Lehrkräfte mit dem C1-Prüfungsniveau zu finden, besonders in den Berufsschulen, heißt es. Ah nein, da kommt noch eine Meldung nachgekleckert, die sehe ich hier gerade auf meinem Monitor. Sterben fürs imaginäre Vaterland, Barcelona. Die Euroabgeordnete von Junts, der rechtspopulistischen Katalanenpartei, Clara Ponsatí, erklärte in einem Interview auf DWE, dass die Abspaltung von Spanien so wichtig für sie sei, dass dafür ein Leben gegeben werden könne. Sie sagte wörtlich, wichtiger als das Leben einer Person. Wahrscheinlich meinte sie aber nicht ihr eigenes. Sterben tun normalerweise für die Politiker die anderen. Andere prominente Separatistenführer distanzierten sich sogleich von Ponsatís Worten. Die Frau scheint sich als eine Art weiblicher Zelensky zu fühlen, haben doch verschiedene Separatisten hier in Katalonien ihre Lage mit der in der Ukraine verglichen. Frühling im Niemandsland. Frühling im Niemandsland. Frühling. Mit zitternden Händen sitze ich am Fenster und rauche, als kriegt ich's bezahlt. Im Hinterhof schreit eine Katze und darüber sieht der Himmel aus wie gemalt. Jetzt bloß keine Stille. Das könnte fatal sein. Du kramst nach Gläsern im Bücherregal. In meinem Kopf sieht es aus wie in deinem Zimmer. Was ich trinken will, fragst du. Das ist mir sowas von egal. Das erste Mal mit dir allein. Das erste Mal mit dir allein. Wir reden wahllosen Schwachsinn. Ich kneife mich heimlich ins Bein. Im Hinterhof zanken die Nachbarn und wie ein Vollidiot stopf ich Kartoffelchips in mich rein. Das erste Mal mit dir allein. Das erste Mal mit dir allein. Schlaus mir fällt leider nichts ein. Im Hinterhof zerplatzt eine Lampe und ein stiller Komplize kriegt die Dämmerung zu uns rein. Das erste Mal mit dir allein. Das erste Mal mit dir allein. Das erste Mal mit dir allein. Das erste Mal mit dir allein. Unsere Kinorubrik bestreitet Bammel heute im Alleingang. Wir hatten uns vorher kurz abgesprochen. Es geht, wie wahrscheinlich in der nächsten Zukunft noch öfters, um den aktuellen Konflikt bzw. Krieg in der Ukraine. Jo, Bammel, dann schieß mal los. Hallo, guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Niemandsland. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bambule auf der Leinwand, dem Kinomagazin hier im Radio Niemandsland. Dedi und ich haben uns überlegt, beziehungsweise wir sehen uns gezwungen, uns auch heute nochmal mit dem furchtbaren Konflikt in der Ukraine auseinanderzusetzen. Und ich hatte ja bereits in der Ausgabe vor zwei Wochen, in unserer vergangenen Sendung, ein paar kurze Erwähnungen oder versucht, so einen kleinen Überblick zu diesem Thema Filme, die sich diesem Konflikt widmen aus ukrainischer und russischer Sicht. Beziehungsweise ich hatte damals auch einen russischen Kriegsfilm noch mit eingeflochten. Und dabei ist ein Filmtitel, finde ich, doch ein bisschen kurz gekommen, der eigentlich hochspannend ist, nämlich der Film Donbass. Und über den wollen wir heute ein bisschen reden. Bevor ich aber zu diesem Film komme, muss man sich fragen, warum jetzt Filme, die sich diesem Konflikt schon seit langer oder seit geraumer Zeit widmen, jetzt wieder mediales Interesse bekommen. Und ich denke, es geht euch fast genau wie mir, dass ich das Gefühl habe, dass man noch nie in den letzten 30 Jahren der medialen Berichterstattung einen militärischen Konflikt erleben musste, der auf derartig widerliche Weise aufgearbeitet wurde und den man so mit Bildern und Emotionen zugeschissen wurde, wie das jetzt bei diesem Ukraine-Konflikt der Fall ist. Und man gleichzeitig am Ende das Gefühl hat, man steht so mit leeren Händen da und ist schlecht informiert. Und deswegen ist es umso wichtiger, einen Blick auf diese Filme zu werfen. Ich hatte, wie gesagt, in der vergangenen Ausgabe einige erwähnt. Nicht ganz so hässlich und widerwärtig ist die Berichterstattung im Deutschlandradio. Und da sind wir, Dede und ich, beide über einen Beitrag gestolpert, die sich mit mehreren Filmen aus der Ukraine beschäftigen. Gleichzeitig bin ich bereits gestern über eine Website gestolpert, auf der ich eigentlich regelmäßig mal reinschaue, weil das unglaublich versierte Schreiberlinge oder Schreiberlinginnen sind, die dort in Madrid versiertes Fachwissen zum Thema Programmkino zusammentragen. Die Website heißt CG oder Cinema Gavia und das schreibt man G-A-V-I-A, Cinema Gavia, und die haben einen Beitrag geliefert zum Conflicto Russa y Ucrania Cine Películas. Muss man dann da eingeben und dann findet man das ganz schnell. Lohnt sich, einen Blick auf diese Internetseite zu werfen, nicht nur wegen dem Artikel zum Russland-Ukraine-Konflikt, sondern auch für viele andere spannende Filme, die dort erwähnt werden. Und da bin ich eben auch über den Film Donbass von Sergei Loznitsa gestolpert. Der Film lief bereits 2019 hier in Barcelona oder in Spanien in den Kinos. Gedreht wurde er 2018. Da hatte er auch seine Erstaufführung auf dem Filmfestival in Cannes. Dort hat er leider keinen Preis bekommen. Auch wurde er nicht für die Oscarverleihung, also er wurde zwar ausgewählt, aber nicht nominiert, aber beim Filmfestival in India gewann er als bester Film den Goldenen Peacock. Und auch witzig finde ich in dem Zusammenhang zu erwähnen, dass der Film in Kairo die Silberne Pyramide gewonnen hat. Also eigentlich hat er so ein bisschen sozusagen in einer anderen Liga gespielt. Und ich kann mich erinnern, dass ich damals, als ich den Film in Barcelona im Kino gesehen habe, relativ alleine war, weil dieses Thema natürlich einfach kein Arsch interessiert hat. Und das ist ja genau eines der Probleme dieses Konfliktes, dass man das jahrelang so vor sich hin köcheln lassen hat. Und dazu möchte ich mich aber jetzt in dieser Stelle nicht so genau äußern, sondern ich möchte eher versuchen, euren Fokus nochmal auf diesen Film oder auch auf andere Filme aus der Region zu richten. In Deutschland ist der Film Donbass jetzt kürzlich nochmal von dem kleinen und sehr engagierten Filmverleih Salzgeber Medien aus Berlin, die haben den damals verliehen, in die Kinos gebracht worden und die haben ihn sozusagen nochmal einen kleinen Tritt verpasst und dafür gesorgt, dass der jetzt mit diesem ganzen Medienzirkus nochmal in die Kinos gerutscht ist. Und ich würde mir wünschen, dass eines der engagierten Programmkinos, die Filmotheca, das Zimzeig-Kino oder eines der anderen Kinos, diesen Film auch nochmal ins Programm nehmen, weil man muss ihn eigentlich auf der großen Leinwand sehen. Wo kann man ihn sonst sehen? In dem bereits erwähnten Online-Artikel sind die jeweiligen Foren genannt, wo man den Film gucken kann. Hier wird Amazon Prime genannt. Ich persönlich empfehle eher einen Blick auf die Internetseite filmin.es. Da habe ich auch letzte Woche schon einen kurzen Fokus drauf geworfen und die haben den Film in ukrainisch-russischer Originalsprache mit spanischen Untertiteln oder in spanischer Synchronfassung im Programm. Und jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zum eigentlichen Filminhalt. Der Film spielt in der sogenannten Donbass-Region in der Ostukraine im Jahr 2014, das ist das Jahr, was hier angegeben wird. Ein deutscher Journalist wird dort in den militärischen Konflikt verwickelt und muss sich mit ein paar Zivilisten in einem Bunker unter der Erde einmotten, während über ihnen die prorussischen Separatisten gegen ukrainische Regierungstruppen kämpfen. Und dieser gesamte Schrecken des Krieges wird in diesem Film eigentlich in den 2 Stunden auf derartig faszinierende und gleichzeitig grausame und teilweise auch sehr zynisch ironische Weise aufgefächert. Das ist schon ziemlich klasse, was der da gemacht hat. Der gute Sergej Loznitsa. Es wird nirgendwo erwähnt, dass es der 3. Film einer Trilogie ist. Das könnt ihr nachlesen auf Wikipedia. Da lohnt sich ein Blick auf diese deutsch-ukrainisch-französisch-niederländisch-rumänische Großproduktion, die 121 Minuten lang ist. Und da kann man noch mal ein bisschen was nachlesen, auch zu den Preisen, die ich hier bereits erwähnt habe. Ich persönlich finde den Film hochspannend. Und dann vielleicht noch ein kurzes Online-Zitat. Brutal, kraftvoll und brillant gefilmt. Donbass illustriert die Unmenschlichkeit des Menschen mit viszeraler Effektivität. Wirklich, ja, da fällt einem schon die Kinnlade runter. Und wenn man diese ganzen Bilder in den Medien jetzt im Gegenzug zu dem sieht, was man hier in diesem Film gezeigt bekommt, dann muss ich sagen, es lohnt sich wirklich, nochmal einen Blick auf diesen Film zu werfen. Wo und wann ihr den sehen könnt, habe ich euch bereits erklärt. Hoffentlich demnächst nochmal auf der großen Leinwand. Ich würde es mir sehr wünschen. Und ansonsten wünsche ich mir noch, dass ihr trotz dieser schwierigen Zeiten das schafft, einen Film im Kino zu schauen. Geht in den dunklen Kinosaal. Ist nicht das Schlechteste, was man im Moment machen kann. Vielen Dank für euer Ohr und auf Wiederhören. Und das war's für heute im Niemandsland. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren, bleiben Sie gesund. Bleiben Sie glücklich, beziehungsweise werden Sie es, wenn das nicht der Fall sein sollte, und hören Sie weiter Kontrabanda FM auf 91.4 hier in der Stadt Barcelona FM und im Internet unter www.niemandsland.kontrabanda.org. Agur, adeo, tschüss, goodbye.